dann kommt er eben, Klößchen. Mensch, sei bloß vorsichtig. Treibe deine Feindschaft mit ihm nicht auf die Spitze. So, nun kann er kommen. Natürlich, der Herr Peter Carsten ist wieder mal nicht fertig. Möchte nur eine extra Einladung, hä? In 3 Minuten, mein Lieber, bist du im Bett. Ist das klar? Ach, ich war noch so staubig hinter den Ohren, Herr Dr. Pauling. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Ja. Du kannst dir deine Worte sparen. Er ist schon wieder weg. Na komm, geh in unser Adlernest. Sag mal, du willst jetzt noch Schokolade essen? Ich habe doch schon einen Hunger. Du hast gerade deine Zähne geputzt. Soll ich deshalb verhungern? So wirst du nie dünner. Ich wette, du hast nicht Blut, sondern Kakao in den Adern. Lass mich, Mann. Oh, bin ich müde. Na dann nicht sie ins Bett. Was machst du denn da? Du ziehst dich wieder an? Klar, ich bin verabredet. Oh, Backe, und das heute, wo Rembrandt rumschleicht. 3 Verweise hast du schon, 1 noch und du fliegst. Und da riskierst du sowas? Ach was, Rembrandt erwischt mich nicht. Außerdem bin ich vor Mitternacht zurück. Ja, Mist, wenn du rausfliegst. Ich fliege nicht. Schnell ins Bett, Rembrandt kommt. Es ist gleich 9. Gute Nacht. Licht aus. Ihr wollt zum Schützenfest, ja? Ach Gott, ich wünschte, ich könnte dabei sein. Aber ich komme hier nicht wieder rein. Am Seil hochklettern? Nee, das ist nichts für mich. Runter schaffe ich es ja noch. Aber rauf? Am besten richten wir für dich einen Fahrstuhl ein. Nimm lieber ab, Klößchen. Himmel, was dir so entgeht. Und das nur, weil du futterst und futterst und futterst. Schokolade ist doch nicht alles, Mann. Lass das meinen Vater nicht hören. Der sagt immer, die Schokolade ist mein Leben. Er ist zwar keiner verdient, aber seine Piepen damit. Naja, ich hau jetzt ab, Klößchen. Wenn nachher das Fenster zu ist, werfe ich einen Stein an die Scheibe. Also grunz nicht so fest. Tschüss. Oh Mann, wäre ich gerade dabei. Tarzan kletterte aus dem Fenster und eilte davon. Bis zur Stadt war es nicht weit und er war ein durchtrainierter Läufer. Um den Weg etwas zu verkürzen, durchquerte er die Vorgärten der Villen, als er die Stadt erreicht hatte. Er sprang über Zäune und Hecken hinweg, bis er plötzlich 2 dunkle Gestalten an einem Haus entdeckte. Mensch, was ist das denn? 2 Männer. Ob das die... Mann, das sind doch die Einbrecher. Was schleppen die denn da weg? Was? Bilder. Mann, das sind die Bilder, von denen die ganze Stadt redet. Beeil mich. Die kommen direkt auf mich zu. Ich muss mich verstecken. Was sind hier in dem Busch? Die Polizei rufen? Oh Mann, das geht ja nicht. Dann kommt ja raus, dass ich aus der Schule geturnt bin. Halt, Otto, warte mal, da war was. Was denn, Eddie? Na, weiß nicht. Ein Tier vielleicht. War aber zu groß für eine Katze. Er ist dort hinter den Strauch gerutscht. Eine Riesenkatze, was? Du hast wohl einen Knick im Auge. Ja, wirklich, Otto, ich hab's gesehen. Wenn du es nicht glaubst, pass auf. Und wenn es keine Katze war? Dann kriegt er mein Messer zu spüren. Du brauchst wirklich eine Brille, Eddie. Vogel. Hoffentlich hast du dich nicht auch bei den Gemälden vertan. Bist du sicher, dass du keine Kalender eingepackt hast? Ach, Blödsinn. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Das Vieh ist nur schon weg. Komm jetzt, verdammt nochmal. Sonst schaffe ich es nie bis Mitternacht zum Bierzelt. Weißt du denn genau, wann er kommt? Genau wusste er es selber nicht. Er hat gesagt, um Mitternacht im Bierzelt. Und falls das nicht klappt, dann morgen 14 Uhr im Zoo-Aquarium bei den Tintenfischen. Pah, Zumutung, sowas. Und demnächst bestellt er uns auf dem Friedhof. Wäre für dich gar nicht schlecht. Hättest Gelegenheit, endlich mal Gespenster zu sehen. Wenn irgendwo eine Eule fliegt, denkst du, das ist Dracula. Ach, sei endlich still und schleich ein. Ein Kombi und offenbar uralt. Oh, schade, dass ich das Nummernschild nicht erkennen kann. Immerhin weiß ich, dass die Diebe Eddie und Otto heißen. Damit lässt sich schon was anfangen. Gabi kam an die Haustür, als Tarzan klingelte. Sie war etwas jünger als er, wurde aber noch in diesem Jahr 13. Sie hatte langes Blondhaar und tiefblaue Augen mit dunklen Wimpern. Ihr besonderer Liebling war Oskar, ihr Hund. Sie war überhaupt sehr tierlieb. Und sie ließ sich von jedem Hund die Pfote geben, was ihr den Spitznamen Pfote eingetragen hatte. Hallo Tarzan, du kommst aber ganz schön spät. Ich habe vielleicht ein Ding erlebt, Gabi. In der Penne? Nein, unterwegs. Ach komm, wir gehen rauf. Der Computer ist schon da, er hört Musik. Hm? Er hört deine Platten? Ich denke, wir wollen zum Volksfest. Hey, Computer, kannst du nicht mal die Kopfhörer abnehmen? Tarzan ist da. Ja, beruhig dich, wir gehen ja gleich. Hey, yeah, yeah, yeah. Mann, die Scheibe ist klasse. Toller Sound. Hallo, Oscar. Ja, du bist ein guter Hund. Ja, ein guter Hund. Hey, du wolltest erzählen, was passiert ist. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Ich habe die Bilder, die beim Einbruch beobachtet, und beinahe hätten sie mich erwischt. Die Millionendiebe? Genau die. Beinahe wäre ich ihnen in die Arme gelaufen. Der eine hatte schon ein Messer in der Hand, weil er misstrauisch geworden war. Aber dann ging nochmal alles gut. Was ist? Habe ich Millionendiebe gehört? Hast du. Wenn ich mich richtig erinnere? Als ob du dich mit deinem Computergehirn schon mal nicht richtig erinnert hättest. Dann wurden bisher 52 Gemälde gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 3 Millionen Mark. Und von der Polizei wurden 10.000 Mark als Belohnung ausgesetzt. Hm, und dazu kommen noch mehrere Summen von Privatleuten, die ihre Bilder gern wieder hätten. Genau, Tarzan. Da bist du auf einer sehr, sehr heißen Spur. Hast du die beiden Typen erkannt? Leider nicht. Ich weiß nur, dass sie Eddie und Otto heißen. Ach Mann, wie schade, dass mein Vater nicht da ist. Er ist zum Lehrgang. Als Kriminalkommissar könnte er eine Menge tun und uns helfen. Hm. Ja, bloß, die Polizei kann ich nicht einschalten. Denn da kommt ja raus, dass ich der Penne getürmt bin. Wir müssen den Fall allein klären. Macht ihr mit? Du willst allein rausfinden, wer die Bilderdiebe sind? Mir ist das nicht geheuer. Das ist zu gefährlich. Du darfst nur mit, wenn es nicht gefährlich ist, Gabi. Schließlich bist du ein Mädchen. Wenn wir logisch vorgehen, kann nichts passieren. Dann gelingt alles, soweit ich mich erinnere. Ach, ich weiß nicht recht. Wäre es nicht auch unehrlich meinem Vater gegenüber? Mhm. Dürfen wir ihm das verschweigen, wo er doch ganz andere Möglichkeiten hat, die Diebe zu fangen? Hm. Also ich habe einen Vorschlag, Gabi. Zunächst versuchen wir es auf eigene Faust. Schaffen wir es, bis dein Vater vom Lehrgang zurück ist? In Ordnung. Wenn nicht, weinen wir ihn ihm ein. Okay, und wir bitten ihn, dass er deinen Namen verschweigt. Eine überzeugende Lösung des Problems. Soweit ich es überblicke, wird sie allen Teilen gerecht. Hm, also gut. Kommt, wir gehen jetzt zum Volksfest. Okay. Was sagt eigentlich deine Mutter dazu, Gabi? Ach ja, sie war erst nicht so einverstanden, hat aber schließlich doch ja gesagt. Dann ist alles klar. Tarzan, Gabi und Karl der Computer gingen auf das Volksfest, auf dem sich auch zu dieser späten Stunde noch Tausende von Menschen amüsierten. Seht euch bloß mal Oskar an. Er gibt 3 am Brötchen. Mhm, er zeigt sich heute von seiner besten Seite. Sowas muss belohnt werden. Eine Bratwurst bitte. Aber kalt und ungebraten. Was soll das denn, Junge? Denkst du, so schmeckt es dir besser? Mir nicht, aber unserem Hund. Ach so. Die andere bitte. Die Semmel kriegt er umsonst von mir. Senf mag er wohl nicht, oder? Danke. Hier, Oskar. Ach, wie er sich freut. Süß. Ja. Ey, da ist das Bierzelt. Es ist gleich Mitternacht. Mal sehen, was sich da tut. Vielleicht erkenne ich den Bilderdieb Otto an seinen Bewegungen. Oder an seinem Gang. Und wenn er nur rumhockt und sich nicht bewegt? Dann erkenne ich ihn an etwas anderem. Versuchen werde ich es jedenfalls. Also gut, ich bin dabei. Immer dranbleiben am Ball. Das ist, soweit ich mich erinnere, eine sehr, sehr gute Methode. Mhm. In einer Stunde ist Schluss im Bierzelt. Es ist bestimmt nicht mehr voll. Immer noch voll genug. Los, kommt, wir gehen weiter. Wenn jemand fragt, sagen wir suchen unseren Vater, klar? Ja, das geht, Tarzan. Gestatten Sie? Darf ich da mal durch? Tarzan, wo willst du hin? Mensch, Karl, ich werde nicht wieder. Das ist Dr. Pauling, unser Rembrandt. Weg, bevor er uns sieht. Oh, Backe, der auch noch. Wer rechnet denn damit? Ich denke, der macht Dienst und kümmert sich um seinen Job. Mann, das war der Schreck des Abends. Oh, mit wem sitzt denn Rembrandt da? Der unterhält sich doch mit jemandem. Oder täusche ich mich da? Hey, der kleine bärtige Mann da? Das ist sein Bruder Pepe. Was? Recht? Pauling hat einen Bruder? Ah ja, muss er ja wohl. Einer allein kann doch nicht so doof sein wie der. Der, mit dem er anstößt. Das ist sein Bruder. Dieser Kleine mit dem Rauschebart. Ist das auch so ein Mini-Pauker? Nee, Paul Pauling ist Kunstmaler. Ich kenne ihn, weil Klößens Eltern ihn manchmal einladen. Plaudern dann über Kunst. Klößens Mutter ist ganz hingerissen von ihm. Sie meint, Pepe ist ein verkanntes Genie. Jedenfalls sieht er ganz so aus, ganz schön finster. Der Eindruck verwischt sich, wenn du ihn reden hörst. Er hat einen glockenhellen Sopran. Wenn er sich den Bart abrasieren würde, könnte er bei den Wiener Sängerknaben mitmachen. Aber nur in der hintersten Reihe. Sieht nicht so aus, ob sich hier noch was tun würde. Ja, glaube auch nicht. Vielleicht haben wir morgen um 14 Uhr im Aquarium bei den Tintenfischen mehr Glück. Ja, ich gehe auch hin. Und meinen Füller bringe ich auch mit. Möglich, dass die Biester etwas Tinte für mich übrig haben. Oh Mann, ich merke, dass du im Bio meistens pennst. Meinst du? Mal sehen, was der Computer gespeichert hat. Ich will mal anklopfen. Tinktion, Tinktur, Tinte, Tintenfass, Tintenfisch. Aha. Oh, Tintenfische, schön. Wissenschaftlich Cephalopoda, auch Kopffüßler genannt, gehören zur Klasse hochstehende marine Weichtiere. Hör auf, Karl, das genügt. Komm, wir gehen. Enttäuscht verließen Tarzan, Karl und Gabi das Festzelt. So mühelos, wie sie geglaubt hatten, waren die Bilderdiebe offenbar doch nicht zu finden. An einer Bude, an der man mit leichten Bällen auf gestapelte Dosen werfen konnte, diskutierten sie über das, was nun zu tun war. Und du glaubst wirklich, dass wir diesen Otto oder den Eddie im Aquarium erwischen? Ja. Vielleicht hast du dich verhört, Tarzan. Nein, bestimmt nicht. Die beiden waren ja ganz nah bei mir. Na schön, wir können es ja versuchen. Hört doch mal. Ja. Hört ihr den Wagen? Ja. Jetzt ist der Motor aus. Aber das ist es. Haben wir es was? Das Auto der Bilderdiebe, bestimmt. Ach, es gibt so Nein, viele. Ich täusche mich nicht. Ich habe das Geräusch noch genau im Ohr. Ach, dann eben nichts wie hin. Warum denn? Wenn das Eddie oder Otto ist, fährt er irgendwann los und kommt hier vorbei. Aber wenn er dort im Dunkeln bleibt, können wir stundenlang suchen. Ja, genau. Ich weiß doch nur, dass er ein Kombi ist. Da stehen mindestens 50 Kombis. Also müssen wir länger warten. Hm? Da kommt jemand vom Parkplatz. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nun, ist er das? Ist das dein Auto? Oder vielleicht dieser Eddie? Weiß nicht. Auf jeden Fall hat er sich umgezogen. Du musst ihn noch an seiner Gangart erkennen. Vorhin hat er doch Bilder geschleppt. Mit beiden Händen hielt er sie vor sich. Da bewegt man sich steifer, als wenn man einfach nur so latscht. Der ist wohl mal gegen einen Laternenpfahl gelaufen. Was der für eine Knubbelnase hat. Er ist ins Bierzelt gegangen. Mal sehen, was er da treibt. Siehst du ihn? Verdammter Mist. Der Pauling vermasselt uns alles. Wir können Knubbelnase nur von hier aus beobachten. Wieso? Was ist denn? Er sitzt dicht bei Pauling. Ich glaube, ja, sogar am selben Tisch. Aber am anderen Ende. Trotzdem... Wenn wir uns ranpirschen, sieht uns Rembrandt sofort. Tja, dann wäre dein Schicksal besiegelt. Stimmt. Ja, eigentlich reicht ja, was wir sehen. Wir müssen nur noch herausfinden, wer Eddie ist. Und wie machen wir das? Indem wir das Auto verfolgen. Und dann werden wir schon sehen, wohin sie fahren. Zu Fuß? Hinter dem Wagen her? Mit deinen 11,8 Sekunden auf 100 Meter hältst du das bis zur nächsten Ecke durch. Aber dann siehst du nur noch die Schlusslichter. Das ist es, Karl! Die Schlusslichter und das beleuchtete Nummernschild. Wenn wir die Nummer haben, finden wir auch heraus, wem der Wagen gehört. Also dann sollten wir jetzt zum Parkplatz gehen. Er hat ja nur eine Ausfahrt. Mhm. Klar, und da muss Knubbelnase herauskommen. Genau. Sicher. Tarzan, Karl und Gabi brauchten nicht lange zu warten. Dann kam Knubbelnase aus dem Bierzelt. Er ging zu einem der geparkten Wagen... Und gleich darauf war das typische Wimmern des alten Motors zu hören. Jetzt geht's los, er kommt! Alle merken sich die Nummer. Das Nummernschild ist so schmutzig. AS3418, daran werde ich mich erinnern. Mehr konnte ich nicht lesen. Pfeif auf die Autonummer, die brauchen wir nicht mehr. Hast du die Reklamenschrift am Auto nicht gelesen? Klar, da stand Eddies Eisbar, das Schleckerparadies. Eddie, natürlich. Was wollen wir denn noch? Der andere Dieb wurde Eddie genannt. Otto und Eddie. Und jetzt wissen wir sogar die Adresse. Ist ja super. Ja. Stark. Was macht ihr mit eurer Belohnung? Du tust dir gerade so, als hätten wir sie schon. Jedenfalls gebe ich meinen Anteil meiner Mutter. Kennst du Eddies Eisbar? Nö, ich nicht. Aber ich bin sicher, dass Klößchen genau weiß, wo sie ist. Da hast du recht. Klößchen weiß es bestimmt. Ich muss jetzt nach Haus. Und ich muss in die Penne zurück, sonst gibt's Ärger. Also dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein eisiger Schrecken durchfuhr Tarzan, als er das Schulgelände erreichte. Das Nylonseil, an dem er zum Adlerhorst hochklettern wollte, war verschwunden. War er ertappt worden? Flog er nun von der Schule? Es half alles nichts. Er musste mit Steinchen werfen und Klößchen wecken. Klößchen! Klößchen! Wach doch auf! Klößchen! Endlich! Tarzan, es Siehst du es? Ich kann nicht rein. Das Seil ist weg. Ich weiß, Rembrandt war hier. Anscheinend hat er gemerkt, dass du weg bist. Er hat das Seil entdeckt und hochgezogen. Wo ist er jetzt? Drüben im Paukersilo. Ich muss rein. Ich habe eine Wäscheleine oben, vom Speicher. Ich werfe sie wieder runter. Das vergesse ich dir nie, Klößchen. Ist doch selbstverständlich, wo wir Freunde sind. Hier, das Seil. Danke. Ich komme. Schaffst du es? Klar. Ich bin nicht oben. Hier, meine Hand. Danke. So, das wär's. Leine hoch und Fenster zu. Zweimal war Rembrandt hier. Ich hab mich schlafen gestellt. Er hat mit der Taschenlampe auf dein Bett geleuchtet. Du weißt zwar nichts. Du hast nichts gesehen. Du hast geschlafen. Wer war's denn? Ungeheuer. Wir sind Verbrechern auf der Spur. Was? Du glaubst wohl nicht, was ich sage. Kein Wort. Stimmt aber. Psst, jemand kommt. Rembrandt. Hey. Carsten. Klößchen, hau ab, ich penne. Carsten. Was ist? Komm raus auf den Flur, aber leise. Was ist denn los, Herr Doktor? Brennt die Schule? Och, werd nicht noch frech. Diesmal habe ich dich erwischt. Das wird dein letzter Verweis. Oh, ist es schon 7? Müssen wir denn schon aufstehen? Für dich war es 12:05. Aber jetzt ist es aus. Komm mit auf den Flur, damit Sauerlich nicht aufgeweckt wird. Wo warst du? Im Bett, Herr Doktor. Sie haben mich doch eben geweckt. Das weiß ich. Wo warst du vorher? Na, auch im Bett. Lüg nicht. Ach, Sie meinen, weil ich auf der Toilette war. Wann warst du dort? Vorhin. Ich bin aufgewacht, weil ich so schreckliche Leibkrämpfe hatte. Ah, ich glaube, es geht schon wieder los. Ich glaub dir kein Wort, Carsten. Du lügst. Du bist außer Haus gewesen. Ich habe das Seil gefunden. Ich weiß nichts von einem Seil. Ich kann leider nicht beweisen, dass du diesmal wieder gegen die Hausordnung verstoßen hast. Aber ich sag dir, noch vor Weihnacht fliegst du von der Schule. So, jetzt ins Bett. Marsch. Ja, Herr Doktor. Am nächsten Tag setzten Tarzan, Gabi und Karl die Fahndung nach den Bilderdieben fort. Und auch Klößchen war dabei. Er wollte sich auf keinen Fall etwas entgehen lassen. Doch der Besuch im Aquarium brachte keine weiteren Erkenntnisse. Deshalb zogen TKKG, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, die ihren Hund Oskar mitgenommen hatte, weiter zu Eddies Eisbar. Das Eis hier ist prima, erstklassig. Mensch, da ist ja auch Dr. Pauling. Jetzt sieht er zu uns rüber. Tag, guten Tag. Ein Glück, dass er ganz hinten in der Ecke sitzt. So kann er nicht hören, was wir reden. Dass der auch hier sein muss, könnte einem glatt den Appetit verderben. Mhm. Wir bestellen erst einmal. Pronto, was darf es denn sein? Bringen Sie uns jeweils 8 Kugeln Fruchteis. Nein, nein, nicht zu viel. Mir nur 4 Kugeln. Ich habe mit 4 Kugeln auch genug. Ja, ich auch. Sie, 3x4 Kugeln Fruchteis, 1x8 Kugeln. Genau. Mann, wer ist denn das? Wer denn? Ach, der Typ, der da aus der Herrentoilette kommt. Das ist Knubbelnase, wenn ich mich nicht irre, oder? Tatsächlich. Ob das hier der Besitzer ist? Er hat doch den Kombi mit der Aufschrift Eddies Eisbar gefahren. Er ist aber nicht Eddie, sondern Otto. Hm. Wir bezahlen, jetzt seid doch endlich mal leise. 3,50, Herr Macher. Ich sehe mal nach meinem Rad. Der Hinterreifen ist nicht in Ordnung. Dauernd verliert er Luft. Was ist? Wieso dein... Au! Mann, wieso trittst du mir vor Schienbein? Weil du Esel sonst nicht begreifst. Ich helfe Tarzan. Bis gleich. Karl schloss sich Tarzan an, der natürlich nicht nach seinem Fahrrad sehen, sondern Knubbelnase beobachten wollte. Die beiden Jungen folgten ihm in sicherem Abstand in ein schäbiges Stadtviertel mit windschiefen Häusern, die schon vor Jahren einen Anstrich benötigt hätten. Wie weit will denn der Kerl noch gehen? Bestimmt nicht mehr weit, Karl. Vorsicht! Er will über die Straße. Los hinter den Baum, damit er uns nicht sieht, wenn er sich umdreht. Puh, das war knapp. Wart noch. Der entkommt uns nicht. Wir dürfen uns nicht zu früh sehen lassen. So jetzt. Und? Wo ist er? Komm. Wir dürfen uns nicht zu weit zurückfallen lassen. Da ist er. Vorsicht. Er geht durch ein Hoftor. Jetzt hinterher. Verdammt, er ist weg. Oder meinst du, dass er uns bemerkt hat und uns eine Falle stellt? Vielleicht wohnt er in dem Hinterhaus dort. Wenn bloß der Bretterstapel da nicht wäre. Mhm. Verdeckt uns die Sicht. Wenn Knüppelner sich dahinter versteckt, gehen wir ihm in die Falle. Wollen wir umkehren? Ach was, wir riskieren es. Komm weiter. Tarzan, da steht der Kombi. Mann, das ist er. Eddies Eisbad, das Schleckerparadies. Da ist der Hauseingang. Die Tür steht offen. Warte. Was hast du vor? Ich will mal sehen, was an der Tür steht. Tarzan, komm zurück. Mensch, das ist zu gefährlich. Wenn Knubbelnase kommt und dich erwischt. Ich komm ja schon. Was meinst du, was an der Tür steht? Na, nun sag schon. Was denn? Otto Machold. Verstehst du, Otto? Knubbelnase ist Otto, der Bilderdieb. Jetzt ist es ganz sicher. Ach so. Du hast recht. Wir müssen sofort zur Polizei und ihn anzeigen. Nein. Was haben wir denn schon für Beweise? Er würde doch alles leugnen. Und außerdem wissen wir noch nicht, wer sein Komplize ist, dieser Eddie. Du hast recht. Es ist noch zu früh. Ach, das ist ja seltsam. Was denn, Tarzan? Sag schon. Sieh doch mal. Reklameschrift am Auto. Sie ist mit Klebeband angebracht worden. Aber beim Wort Eis fehlt das I. Und was hat das zu bedeuten? Weiß ich noch nicht. Mal sehen. Hm. Die Schrift fühlt sich klebrig an. Aha. Runter mit dem Klebeband. Da ist es ja, das I. Tatsächlich. Es war überklebt. Mit Klebeband, das die gleiche Farbe hat wie der Lack des Wagens. Genau. Und wenn die Ganoven zu den Einbrüchen gefahren sind, haben sie die Reklameschrift überklebt. Und sobald sie wieder zurück waren, haben sie das Klebeband entfernt. Aber diesmal hatten sie es beim I vergessen. Die Autonummer. ET2454. Letzte Nacht war sie AS3418. Welche ist nun die echte? Na diese. Letzte Nacht musste es schnell gehen. Und da ist Machold eben mit der falschen Autonummer zum Volksfest gefahren. Später hatte sie gegen die richtige ausgetauscht. Das genügt uns jetzt. Los, hören ab. In den nächsten Tagen versuchten Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, mehr über Otto Machold und die Bilderdiebe herauszufinden. Aber sie hatten nicht den geringsten Erfolg. Sie wurden sich lediglich darüber klar, dass zu der Bilderbande auch noch ein Boss gehören musste, der die gestohlenen Gemälde für die Diebe verkaufte. Aber wer konnte das sein? Am Wochenende wurden Tarzan, Karl und Gabi zu sauerlichst zum Essen gebeten. Dieser Einladung kamen sie gern nach, da sie Klößchens Vater, den Schokoladenfabrikanten, kennenlernen wollten. Zu ihrer Überraschung saß auch der bärtige Kunstmaler Paul Pauling mit am Tisch. Artischockensaft, ah, wunderbar. Ich kann mir was Schöneres vorstellen. Was meintest du, Willi? Nichts, Papa. Aha. Das mit den Bildern hat Zeit, Herr Pauling. Erst wollen wir mal essen. Guten Appetit. Danke. Für meine Expertise benötige ich ohnehin einige Tage. Fleisch lehne ich ab. Wir leben sehr gesund. Ich bin gespannt, ob Ihnen meine Brennnesselsuppe schmeckt. Aber ganz sicher, gnädige Frau. Auch ich esse oft vegetarisch. Und alle Ihre Rezepte, von denen ich schon einige kenne, sind wirklich gaumenschmeichlerisch. Danke, lieber Herr Pauling. Das ist sehr, sehr freundlich von Ihnen. Tarzan, Karl und Gabi aßen mit sehr mäßigem Appetit. Was Frau Sauerlich auf den Tisch brachte, war ganz und gar nicht nach ihrem Geschmack. Und satt wurden sie auch nicht. Wir gehen jetzt auf mein Zimmer, Mama, und hören Schallplatten. Es ist ja noch früh. Oder soll Georg uns jetzt in die Schule fahren? Nein, nein, hört nur Schallplatten. Vielen Dank, Frau Sauerlich. Habt ihr sowas schon mal gehört? Alle ihre Rezepte sind gaumenschmeichlerisch. So ein beknackter Spinner. Der mit seiner Fistelstimme. Die halbe Suppe hing ihm im Bad. Moment mal, jetzt habe ich Halluzinationen. Ich glaube, ich spinne. Hey, Tarzan, was ist denn mit dir los? Ich rieche gebratenes Fleisch. Leckeres Fleisch. Wie furchtbar. Furchtbar? Warum denn? Kommt, Freunde, hier entlang. Jetzt wird richtig gegessen. Oh, oh, schaut mal, nicht aus um. Wahnsinn. Schaut mal, hier ist der neue Tisch gedeckt. Mit Fleisch, Klößen und leckerer Soße. Psst, meine Mutter würde verzweifeln, wenn sie es erführe. Sie hat's nun mal mit der Diät und denkt, dass wir alle so leben wollen wie sie. Gott sei Dank hat die Köchin ein Einsehen. Georg kauft ein. Ist ja toll organisiert. Jetzt begreife ich, warum du eben so wenig gegessen hast. Nehmt Platz und lasst es euch schmecken. Danke. Super. Aber es ist für 5 Personen gedeckt. Wer ist denn der 5? Der bin ich. Ich habe ja nicht viel Zeit, Kinder, aber bevor ich umfalle... Ich könnte mich kringeln. Verschwörung im Hause Sauerlich. Was 2 starke Esser alles fertig kriegen. Wie lange geht denn das schon so? 3 Jahre. Damals habe ich meinen Vater ertappt, wie er so eine Schweinshaxe vertilgt hat. Seitdem erpresse ich ihn und wir füttern gemeinsam. Kommt, Kinder, redet nicht so viel. Esst lieber. Als der Chauffeur Georg, Tarzan und Willi in die Schule und Karl und Gabi mit ihrem Hund Oskar nach Hause fahren sollte, rief er Sauerlich vergeblich nach ihm. Der Fahrer meldete sich nicht. Georg? Georg! Wo sind Sie denn? Bei den Garagen ist es stockdunkel. Ich sehe mal nach. Ich komme mit. Moment. Hier ist der Knopf für die Garagenbeleuchtung. Der Chauffeur, da liegt er ja. Georg. Was ist mit ihm? Er liegt auf dem Boden. Jemand hat ihn niedergeschlagen. Um Gottes Willen, Überfall. Stütze mich. Beruhige dich. So beruhige dich doch. Der Jaguar ist weg. Ihr Chauffeur ist nur bewusstlos. Der Puls schlägt kräftig. Georg, was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Doch, jemand hat mich niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Wer denn? Keine Ahnung, Chef. Ich wollte gerade in den Jaguar steigen, da war plötzlich wer hinter mir. Den Hieb habe ich gespürt, aber dann weiß ich nichts mehr. Der Wagen ist gestohlen. Bestimmt hat der Dieb ihren Schlüssel genommen. Nicht zu fassen. Kommen Sie ins Haus, Georg. Wir müssen einen Arzt rufen. Am nächsten Morgen, einem Sonntagmorgen, radelten Tarzan und Klößchen in die Stadt. Sie fuhren bei Sauerlichs vorbei, weil sie wissen wollten, wie es Georg ging. Als sie in die Einfahrt einbogen, hielten sie überrascht an. Träum ich? Dann haben wir den gleichen Traum. Ich sehe den Jaguar auch. Er steht direkt vor uns, als wäre er nie gestohlen worden. Du... Klößchen, da kommt dein Vater. Guten Morgen, Papa. Wieso ist denn der Jaguar wieder da? Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Kommt erstmal herein. Danke, Herr Sauerlich. Wie geht's Georg? Der ist inzwischen wieder ganz in Ordnung. Nun erzähl doch, Papa, was war los? Die Polizei war schon hier, aber ihr bleibt wohl doch nicht viel zu tun. Abgesehen von dem rohen Überfall auf Georg ist die Sache recht putzig. Und in gewisser Weise bin ich den Dieben sogar dankbar. Georg übrigens auch. So kommt er wenigstens mal ins Theater. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Es ist so. Heute Morgen war der Jaguar plötzlich wieder da. Die Diebe haben ihn selbst gebracht. Ich bin baff. Das Schönste kommt noch. Auf dem Fahrersitz lag ein Brief. Ein Brief? Was steht denn drin? 2 Studenten haben ihn geschrieben, natürlich anonym. Sie entschuldigen sich dafür, dass sie den Wagen ausgeliehen haben. So nennt man das also. Sie schreiben... Moment. Ah, da ist er. Sie schreiben, Sie hätten schon immer einmal einen Zwölfzylinder fahren wollen. Deshalb hätten Sie der Versuchung, den Wagen für einige Stunden an sich zu bringen, nicht widerstehen können. Aber Sie haben Georg geschlagen. Das bedauern Sie ausdrücklich. Sie schreiben, das sei ein unglückliches Missgeschick gewesen, das Sie ganz und gar nicht gewollt hätten. Sie bitten, Georg möge nicht böse sein. Sie haben aber bemüht, wie ein Fleischerhund. Ein Trostpflaster lag dem Brief bei. Ihr werdet es kaum glauben. 3 Karten für die Premiere des Musicals Golden Girls, zu der wir doch so gern wollten. Oh. 2 Logenplätze für Mutter und für mich und einen Sperrsitzplatz für Georg. Was? Sowas gibt's doch gar nicht. Natürlich gehen wir hin, da diese Studenten sich so nett entschuldigt haben. Ach, ins Theater würde ich auch gern gehen. Du auch, Tarzan? Naja, wir müssen dann gehen, Herr Sauerlich. Ja, geht nur, Kinder, geht. Ich habe noch zu tun. Auf Wiedersehen. Tschüss. So ist es. So nicht anders, da irre ich mich nicht. Was ist los? Den Weg zu Otto Machold können wir uns sparen. Dem und seinen Kumpanen begegnen wir heute sowieso noch. Das heißt, wir werden sie auf frischer Tat ertappen. Wie denn, wo denn, was denn? Bist du unter die Hellseher gegangen? Oder willst du wissen, was die Bilder dir bevorhaben? Ich denke. Denken ist eine nützliche Tätigkeit. So, und woran denkst du? An diesen hundsgemeinen Trick, mit dem die Diebe den Einbruch vorbereiten. Ja, bei wem denn? Bei euch. Bei uns? Genau. Weil deine Eltern nämlich samt Chauffeur heute Abend außer Haus sein werden. Sie sind im Theater, verstehst du? Du meinst, die wollen meine Eltern nur weglocken? Mit den Theaterkarten? Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich wette mein Rennrad gegen einen Tretroller, dass es so ist. Da müssen wir sofort die Polizei verständigen. Bleib mal auf dem Teppich. Nichts werden wir tun. Oder willst du auf die Belohnung verzichten? Nein, natürlich nicht. Wir holen Karl und Gabi. Heute Abend verstecken wir uns im Garten. Und du wirst sehen, wenn deine Eltern im Theater sind, tauchen Otto und Eddie plötzlich auf. Wenn es soweit ist, rufen wir die Funkstreife, klar? Oh Mann, ich glaube, ich muss mal aufs Klo. Wenn du jetzt schon Angst kriegst, wie soll es denn heute Abend werden? Willst du euren Garten verunreinigen? Nee, es geht schon wieder. Das war nur der plötzliche Schreck. Um 19:30 trafen sich Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, die natürlich ihren Hund Oskar dabei hatte, in der Nähe des Anwesens des Schokoladenfabrikanten Sauerlich an einer Telefonzelle. Karl hatte 2 Sprechfunkgeräte mitgebracht. Er blieb in der Nähe der Telefonzelle, während Tarzan, Klößchen und Gabi sich im Garten der Sauerlichs versteckten. Die Eltern von Klößchen fuhren ab. Und schon bald darauf näherte sich der Kombi der Bilderdiebe der nunmehr verlassenen Villa. Ich werd verrückt. Es ist der Kombi. Sie haben die Beschriftung überklebt. Soll ich jetzt die Funkstreife anrufen? Warte noch. Wer sitzt drin? 2 Männer, aber ich kann sie nicht erkennen. Wir sehen den Wagen. Leise jetzt, es geht los. Tarzan, da sind 2 Männer im Garten. Sie gehen auf das Haus zu. Wo sind sie denn hergekommen? Weiß nicht. Nachbargrundstück, glaube ich. Es sind Otto Machold und dieser Eddie. Leise, sie dürfen uns nicht hören. Eine Menge Bilder soll dieser Sauerlich haben. Ohne unseren Fachmann wäre er euch aufgeschmissen. Ich könnte nie auseinanderhalten, was Schund ist und was sich zum Mitnehmen lohnt. Aber unser Fachmann hat die Hosen voll. Los, wir müssen uns beeilen. In 3 Minuten steigt er aus dem Wagen und kommt her. Bis dahin müssen wir das Fenster geknackt haben. Dann ist nur noch der Boss im Wagen. Er drückt sich immer. Wenn was schief geht, kann er abhauen. Wir sitzen in der Tinte. Ach, was soll denn schief gehen? Uns erwischt niemand. Mein Gott, es ist tatsächlich alles so, wie du gesagt hast. Warte, ich muss Karl verständigen. Karl, hörst du mich? Klar und deutlich. Otto Machold und Eddie brechen jetzt in die Villa ein. Sie sind bei einem Fenster. Ruf die Funkstreife an. Sie soll sofort kommen. Verstanden, ich rufe die Funkstreife. Sie soll ohne Sirenengeheul anrauschen. Sonst laufen die Diebe weg. In Ordnung. Aber wer sitzt noch im Kombi? Der Boss der Bande. Jetzt sind sie im Haus. Tarzan. Ja, Karl, was ist? Einer von den beiden steigt jetzt aus. Er geht zum Haus. Danke, Karl. Ich sehe ihn. Er kommt auf uns zu. Ende. Ende. Das ist doch... Nein. Unmöglich. Ich habe mich getäuscht. Du hast dich nicht getäuscht. Es ist Rembrandt, unser Zeichenlehrer Dr. Pauling. Der ist der Fachmann der Bilderdiebe. Jetzt steigt er durch das Fenster an, berät seine Komplizen, damit sie die richtigen Bilder stehlen. So ein gemeiner Kerl. Pfui Teufel. Weißt du, eigentlich sind alle unsere Lehrer prima, bis auf Dr. Pauling. Da hast du ganz recht. Schwarze Schafe gibt es überall. Sogar bei den Paukern. Da, Polizei kommt! Der Kerl aus dem Kombi will fliehen! Schnell, den halten wir auf! Hey, brauchen wir nicht. Komm her, die Polizei hat die ganze Straße abgeriegelt. Überall ist Polizei. Halt, stehen bleiben! Hände hoch, oder ich schieße! Nicht schießen! Um Gottes Willen! Nicht schießen! Behalten Sie die Hände hoch! Hey, was treibt ihr Kinder hier? Wir haben die Bilder, die bei ihrem Einbruch beobachtet und die Funkstreife gerufen. Drei von der Bande sind noch im Haus. Im Haus? Na schön, die holen wir uns. Griesbach, nehmen Sie sich vier Mann und holen Sie die Diebe raus. Bin schon unterwegs, Kommissar. Ihr könnt stolz auf euch sein, Kinder. Eurer Aufmerksamkeit ist es zu verdanken, dass die Bilderdiebe endlich gefasst worden sind. Danke. Damit habt ihr euch die Belohnung verdient. Das ist eine Menge Geld für jeden von euch. So ein gemeiner Kerl, dieser Pauling. Dann war der also nur als Gast bei uns, um zu spionieren. Bestimmt hat er das bei anderen Leuten auch gemacht. Da kommen ja Otto, Eddie und auch Rembrandt. Und alle mit Handschellen. Oh, guten Abend, Herr Dr. Pauling. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich um diese Zeit noch nicht im Bett bin. Trash. Aber wir haben herausgefunden, dass sie hier lichtscheues Gesindel herumtreibt. Und halt doch den Mund, du Lümmel. In den Wagen mit den Herrschaften. Mann, Tarzan, der ist vielleicht sauer. Jetzt müssen wir wohl warten, bis deine Eltern zurückkommen, Klößchen. Wir können ja so lange ins Haus gehen. Wir benachrichtigen eure Eltern, wenn ihr uns die Telefonnummern gebt. Wir benötigen dann noch eure Aussagen. Es wäre also ganz gut, wenn ihr noch hier bleibt. Machen wir, Herr Kommissar. Kommt ins Haus! Mann, ja. War das eine aufregende Sache. Dass alles so gut endet, haben wir Tarzan zu verdanken, weil er den Trick mit den geschenkten Theaterkarten leicht durchschaut hat. Aber schließlich hat alles nur so gut geklappt, weil wir vier durch dick und dünn zusammenhalten. Ja, und das werden wir auch in Zukunft tun. Genau, komm, wir müssen unseren Sieg feiern. Ich habe noch genügend Schokolade im Haus. Oh nein, Klößchen, die Schokolade.